Like this morning, I need to preach on my knees. Wie heute früh, ich muss auf den Knien predigen. This is kind of low down. But I said this morning, it's a great way of being humble before God. Es ist einfach eine sehr gute Möglichkeit, to have the pulpit really low down. Demütig vor dem Herrn zu bleiben. Yes, I do the Austrian Alliance dance, you know, this kind of deal, the emergencies. Ja, yeah. Ich mache das also bei den Austrian Airlines, die Sicherheitsanweisung. But I'm not going to do that tonight. Heute Abend werde ich das nicht machen. Because I'm not working. Weil ich bin nicht bei der Arbeit. I'm enjoying myself tremendously. Also heute Abend habe ich einfach Spaß, riesen Spaß. Well, the presence of God is really sweet in this place. Die Gegenwart Gottes ist einfach so süß hier an diesem Ort. Not just on worship nights. Nicht nur bei den Anbetungsabenden. See, God likes to come into church services too. Gott mag es auch, wenn er in die Gottesdienste kommen kann. Occasionally. So gelegentlich. No, most of the time he really wants to come. Nein, also fast immer möchte er wirklich kommen. The big question is, do we want him to come? Die Frage ist, wollen wir, dass er hier ist? Wow. It's a real honor to be able to speak to you this evening. Es ist eine wirkliche Ehre, heute Abend vor euch zu sprechen. And this morning, I guess. Und das war es auch heute früh. And I honor Rob and Mary. Und ich habe einfach so eine Ehrerbietung für Rob und Mary. They are amazing pastors. Sie sind einfach ganz erstaunliches Pastoren-Ehepaar. They hear from the very heart of God. Sie hören direkt von dem Herzen Gottes für uns. And I know you guys know this. But you are being led by very, very amazing people. Ich weiß, dass ihr das wisst, aber ich möchte es trotzdem aussprechen. Ihr seid einfach geleitet von einfach sehr, sehr erstaunlichen Leuten. Whether it be in the worship team or in the pastor's leadership team or in the house groups, it doesn't make any difference. You have amazing leadership in this church. Ob das jetzt in vielleicht Zellgruppen ist oder im Anbetungsteam oder eben der Pastor selbst, ihr habt einfach ganz erstaunliche Leiter hier in der Gemeinde. See, and sometimes we miss that when we come to church. Manchmal fehlt uns das so ein bisschen, wenn wir in die Gemeinde kommen. Just kind of get bogged down with stuff and then we forget God has put divine leadership. Irgendwie lassen wir uns ein bisschen runterziehen und wenn wir dann kommen, haben wir es eigentlich vergessen, dass Gott einfach wirklich eine göttliche Leiterschaft hier eingesetzt hat. So I just want to honor Rob and Mary for letting me speak here tonight. Und ich möchte einfach Pastor Rob und Mary ehren dafür, dass ich heute Abend sprechen darf. And I want to share something with you before I go into my message. Und ich möchte euch etwas mitteilen, bevor ich dann zur eigentlichen Botschaft komme. It shouldn't take much longer than sollte nicht länger brauchen als than a couple hours. Ein paar Stunden. we were singing tonight and I was gripped by Psalm 63. Psalm 63 hat mich so erfasst. And we were singing, God, you are my God. Gott, du bist mein Gott. And then it keeps going and it says, earnestly I seek you. Ja, und mit allem Ernst suche ich dich. My soul thirsts for you. Meine Seele, sie lechzt nach dir. My body longs for you. Und mein Fleisch, es sehnt sich nach dir. In a dry and weary land where there is no water. Dürren und erschöpften Land ohne Wasser. I want you to understand that you were created to experience God on every level. Ich möchte euch sagen, dass ihr einfach geschaffen worden seid, um Gott in jeder Hinsicht, in jeder Ebene einfach zu erleben. Body, soul and spirit. Leib, Seele und Geist. You were created to experience God on every single level. Ihr seid geschaffen worden, um Gott zu erleben, einfach in jeder Ebene eures Lebens. And I pray that tonight you would be able to grasp how deep and how wide and how amazingly deep is the love of God for you. Und ich bitte darum, dass ihr heute Abend begreifen mögt, einfach wie tief, wie weit und wie breit seine Liebe für euch ist. And so why don't we pray together? Lasst uns gemeinsam beten. We're in church, it's a good place to pray. Gemeinde ist ein guter Ort zum Beten. Actually, everywhere is a good place to pray. But... Überall ist eigentlich ein guter Ort zum Beten. Oh, don't need that. Brauchst du nicht? That was this morning, so I don't need that anymore. Okay. I messed that one up this morning anyway, so I don't need that anymore. Ich habe heute Morgen schon verpasst, jetzt brauche ich es natürlich. Get a second chance. Aber wir haben noch eine zweite. I had so much fun this morning. Ich habe so viel Spaß gehabt heute früh. Let's pray. Lass uns beten. Lord God, I pray that you would pour out the spirit of wisdom and revelation. Herr Gott, ich bete, dass du den Geist der Offenbarung der Weisheit ausgießt. That we may know you better. Auf dass wir dich besser kennenlernen. That the eyes of our heart may be enlightened. Oh, dass die Augen unseres Herzens einfach geöffnet und erleuchtet werden. Oh God, that we may experience you on every level. Dass wir dich erleben und zwar an jeder Ebene unseres Lebens. Body, soul and spirit. Leib, Seele und Geist. Even as David prayed, rise up, O my spirit, and praise God. Wie David gebetet hat, erhebe dich, mein Geist, und preise Gott. Rise up, soul, and praise God. Erhebe dich, Seele, und preise Gott. And so right now, I pray for a release of the Holy Spirit. Und ich bitte um eine Freisetzung des Heiligen Geistes. Holy Spirit, you are still the same Spirit of wisdom and revelation. Und Heiliger Geist, du bist immer noch der gleiche, der Geist der Offenbarung und der Weisheit. So open our hearts to see. Öffne unsere Herzen, dass wir sehen können. Our emotions to feel. Unsere Emotionen, dass sie fühlen mögen. And our minds to understand. Und dass unser Verstand einfach verstehen kann. So that we may be transformed into the image of Christ. Auch dass wir verwandelt werden in das Ebenbild Christi. In Jesus' name. In Jesu Namen. Wow. Thank you, Jesus. What a privilege it is to be in the presence of God. Was für ein Privileg das ist, einfach direkt in der Gegenwart Gottes zu stehen. I want to talk about stewarding your potential. Mit darüber sprechen einfach, wie man gut mit seinem Potenzial umgehen kann, ein guter Verwalter sein kann. See, now Rob has been preaching on stewardship for the last couple of weeks, I think is what it is, right? Und soweit ich weiß, die letzten Wochen hat Rob über Verwalterschaft gesprochen. And when Mary and I talked on the phone and she said, I'd like you to preach, I'm like, oh. Und als Mary mit mir am Telefon gesprochen hat und gesagt hatte, ich möchte, dass du predigst, und sagte, oh, wow. I could see her inviting me to lead worship, but man, to preach. Ich konnte mir vorstellen, dass sie mich einlädt zur Anbetung, aber dass sie möchte, dass ich predige. And she said, what do you have on your heart? And I said, I really feel like we should be talking about stewarding what God has given us. Sie fragte mich, was hast du auf dem Herzen? Und ich sagte, ich glaube, es geht um die Verwaltung dessen, was Gott mir gegeben hat, uns gegeben hat. And we hadn't talked beforehand about what Rob was preaching on. Und wir haben nicht darüber gesprochen, worüber Rob einfach gepredigt hat in der Serie. And so she said, well, that's great. That fits right into where God is taking us as a church. Das passt genau dort, wo die Gemeinde jetzt steht, wie Gott sie geführt hat. So I'm not going to mess around. I'm going to go straight for the kill. Ich werde also nicht so hin und her gehen, sondern ich werde einfach ganz direkt drauf zu. Yeah, it's good. Ja, genau. Okay, so here we go. The reality is that God has placed in each one of us enormous potential. Die Wahrheit ist, dass Gott einfach in jeden einzelnen von uns ein enormes Potenzial hineingelegt hat. The problem is sometimes we are so blind we can't see it. Und das Problem ist, dass wir manchmal so blind sind, dass wir es nicht sehen. Now how do I know that you have enormous potential in your life? Und woher weiß ich das, dass du einfach ein ganz enormes Potenzial einfach in dir trägst? Very simply, if you are a Christian, you have whom living inside of you? Wenn du Christ bist, ganz einfach, wer lebt da in dir? The Holy Spirit. Der Heilige Geist. See, 1 Corinthians says that, don't you know? Guys, get a grip on this. You are the temple of the Holy Spirit. 1. Korinther, da heißt es, wisst ihr das nicht? Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. And you have to understand, when we're talking about the Spirit that lives inside of you, und bitte versteht, wenn wir da über den Geist sprechen, der da in euch lebt, he is the same Spirit that was there at the beginning. Es ist der gleiche Geist, der schon ganz am Anfang war. It says, in the beginning, the earth was formless. Das heißt, am Anfang war die Erde ohne Form und sie war noch leer. And the Spirit of God was hovering over the waters. Aber der Geist Gottes, er schwebt über den Wassern. What's the next thing that happened? Was war das nächste, was geschah? Is God created the universe. Gott schuf das Universum. See, the Holy Spirit is an incredibly creative spirit. Der Heilige Geist ist einfach ein unglaublich, ein unfassbar schöpferischer Geist. Okay, and so we just move a few thousand years forward. That same Spirit lives inside of you. Und jetzt drehen wir es mal ein paar Jahrtausende weiter und der gleiche Heilige Geist, er lebt in euch. Do you understand that that Spirit has no less power than at the beginning? Versteht ihr, dass dieser Heilige Geist nicht weniger Kraft jetzt hat als direkt am Anfang der Schöpfung? He's no less creative than he was at the beginning. Er ist nicht weniger kreativ als ganz am Anfang bei der Schöpfung. See, but we've got to get a revelation of this. Aber wir müssen davon eine Offenbarung erhalten. I'd like to read with you just before we go into the message. Well, this is actually the message. Ich möchte gerne etwas lesen, bevor wir in die Botschaft hineingehen. Spontaneously. Einfach ganz spontan. Isaiah 61. Jesaja 61. It's a very familiar passage. Einfach eine sehr gut bekannte If you're looking in the New Testament, you've gone the wrong way. Wenn du im Neuen Testament bist, dann bist du ein bisschen falsch. Isaiah is on page 828. 828. It's an old joke, but it still works. Ist ein kleiner Witz, aber funktioniert immer noch. Anyway, so Isaiah 61, what does it say here? Jesaja 61, was heißt es da? It says, the Spirit of the Sovereign Lord is on me. Der Geist des souveränen Herrn ist auf mir. Because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu verkündigen. Yeah, he's quick. He sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. You know the amazing thing is that Isaiah is prophesying about Jesus. Ist nicht erstaunlich, Jesaja, er prophezeit über Jesus. Jesus had that spirit inside of him, on top of him. Und dieser Geist, der lag auf Jesus und er war auch in Jesus. And then what did Jesus say to his disciples? Und was sagte Jesus zu seinen Jüngern? He says, guys, wait. Er sagt nur, wartet. Don't go out in your own power, but wait. Geht nicht heraus in eurer eigenen Kraft. Because I'm going to send you someone, he's going to mess you up. Und ich werde euch jemanden senden und dann geht's richtig los. And he's going to mess up the world. Und der wird die Welt auf den Kopf stellen. He's going to turn everything upside down. Er wird alles auf den Kopf stellen, die ganze Welt. And the disciples received whom? The Holy Spirit. Und die Jünger haben wen da empfangen? Den Heiligen Geist. The Holy Spirit, the same Spirit as in the beginning. Der Heilige Geist, der gleiche Geist wie von Anfang an. See, I want you to understand. If you want to steward what you have been given, ich möchte, dass ihr versteht, wenn ihr ein guter Verwalter sein wollt für das, was ihr bekommen habt, then man, you've got to understand what God thinks about you. Dann müsst ihr verstehen, wie Gott über euch denkt. You have to understand how God sees you. Ihr müsst verstehen, wie Gott euch sieht. You need to know the one who placed that potential inside of you. Ihr müsst den einfach kennen, der dieses Potenzial in euch hineingelegt hat. Okay, you guys ready to figure out who God thinks you are? Seid ihr bereit, herauszufinden, was Gott über euch denkt, wer ihr If seid? You're not, it's coming. Also noch nicht, es kommt auf jeden Fall. So you might as well brace yourself. Also festschnallen und auf geht's. I like that, it's good. Ephesians chapter 2, and this is where we're going to spend most of the rest of this evening. Also Epheser 2 werden wir den Rest verbringen, des Abends. Not the whole evening, but... Nicht den ganzen Abend, aber... Part of the evening, but you might, anyway. Good. Ephesians chapter 2, verse 10. Epheser 2, Vers 10. This is what God thinks about you. Das ist das, was Gott über euch denkt. It says here, for we are God's workmanship. Da steht, wir sind Gottes Gebilde. Created in Christ Jesus to do good works. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Which God prepared in advance for us to do. Die Gott im Voraus für uns geschaffen hat. Okay, now I looked this up because I'm interested. Also ich habe das mal ein bisschen genauer angeschaut, weil es mich so sehr interessiert hat. I looked at the term workmanship. Was steht da bei diesem Gebilde in der Elberfelder? You know what came out? Wisst ihr, was da steht? It says this. Da steht, you are his creative genius. Du bist Gottes schöpferischer Geist. You are his Genie. You are his magnificent invention. Seine einfach wunderschöne Erfindung. You are his work of art. Sein Meisterwerk. Here, you are his masterpiece. Sein Meisterwerk. Guys, you have to understand that God views you very differently than you see yourself. Ihr müsst verstehen, dass Gott euch einfach ganz anders sieht, als ihr euch selbst seht. But the reality is, we should line up our truth with his truth. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir doch unsere Wahrheit einfach in Übereinstimmung bringen sollten. I have no idea Wahrheit. Where you get your definition from for your life. Ich habe keine Ahnung, wo ihr praktisch eure Definition für euer Leben bekommt. Lots of people get it from their parents. Viele Leute bekommen es von ihren Eltern. And there's nothing wrong with that as long as your parents are loving and kind. Und da ist nichts verkehrt dabei, solange eure Eltern einfach liebevoll und einfach freundlich sind. Some people get it from a partner in a relationship. Einige bekommen das aus ihrer Partnerschaft in einer Beziehung. Some people get the definition of who they are as to how their life goes, you know, the circumstances. Einige haben so die Definition für ihr Leben aus den Dingen bezogen, praktisch wie ihre Umstände so ausschauen in ihrem Leben. I want you to understand that unless you get your truth from God directly, you are going to have a seriously messed up life. Ich möchte, dass ihr versteht, solange ihr nicht praktisch eure Definition für euer Leben von Gott selbst erhaltet, dass euer Leben einfach nur in Unordnung geraten wird. Stewarding the potential inside of you is based on understanding what God thinks about you. Das Potenzial, richtig gut zu verwalten, was Gott in euch hineingelegt hat, ist davon abhängig, dass ihr wirklich versteht, wie Gott über euch denkt. See, but often we have this deal in our life. We kind of go, yeah, well, that guy got a whole bunch of stuff. We hear that, you know, we kind of look at someone else, we say, he got all the good stuff. Okay, manchmal denken wir so, naja, wenn wir auf jemand anders schauen, der ist wirklich gesegnet, der hat alles Gute bekommen. And when we were standing in line to receive our gifts from God, und wenn wir dann da stehen, um unsere Gaben von Gott zu empfangen, God ran out of power right before you. Und denken wir, naja, Gott hat schon alles ausgegeben, direkt vor mir. He ran out of creative ideas and then you came along. Alle kreativen Ideen sind schon alle weg. He's like, well, I've got a little bit of garbage left. Well, let's stuff that into you. Naja, noch ein bisschen Mist ist da übrig und das ist halt für dich. See, that's often the way we see ourselves. We're like, well, he's so anointed. So denken wir oft mal, wow, der ist so gesalbt. She's so gifted. Oh, sie ist so begabt. And then, look at me. Look at me. Schau mich an. Schau. God ran out of power. Gott, dem ist nichts mehr eingefallen. Das ist nichts mehr übrig gewesen. It's true though, isn't it? Ist nicht wahr, so denken wir. If you're honest, sometimes you feel super insignificant. Wenn du da ehrlich bist, man fühlt sich so super unbedeutend. What can I do? Was kann ich schon machen? I've only got this little thing. Also dieses kleine, ich habe eigentlich nichts. And I don't even like it. Und ich mag noch nicht mal diese Gabe da. See, God hasn't run out of power. Und Gott ist praktisch der Saftpflicht ausgegangen. He didn't pour all his energy into Adam and Eve. Er hat nicht alle Energie in Adam und Eva hineingegeben. And then he's like, whew, that was a lot of work. I got nothing left. Wahnsinn, jetzt nichts mehr übrig. Oh. Do you understand? God is all powerful. Versteht ihr, dass Gott ist allmächtig? He didn't run out of Holy Spirit when he made you. Der Heilige Geist ist immer nicht zu Ende gegangen. But the reality is, often we live our lives that way. We come to church like, oh, nothing to give. Oftmals kommen wir in die Gemeinde und denken so, ja, ich habe einfach nichts zu geben. We have fellowship with other Christians like, they're so amazing. Look at me. Wir haben Gemeinschaft mit anderen Leuten. Wow, sind die erstaunlich, aber schau mal mich an. Why couldn't I have pretty blonde hair? Warum könnte ich nicht dieses blonde, schöne Haar haben? I've got this kind of brunette, not really sure what color it is here. Meinst du brunette und man weiß gar nicht, welche Farbe es hat? See, I'm just... I guess God loves them more than you. Ich glaube, dass Gott sie mehr liebt. I knew what my daddy told me. Ich wusste doch, er hat's mir auch gesagt. Isn't it true? Our parents sometimes define who we are. They're like, you're just not good enough. So ist es bei den Eltern, dass manchmal die Eltern sagen, du bist eigentlich nicht gut genug. Man, we're so glad we had an older son. Und ich habe auch einen älteren Sohn. He got all the good stuff. Er hat alles Gute bekommen. And then you came along. Und dann gab es dich. But do you realize that words define us? Erkennt ihr, dass Worte einfach euch definieren? Have you ever heard the saying, sticks and stones may break your bones, but words can never hurt you? Okay. Yeah, that's a tough one. Stöcke und Steine, sie können deine Knochen zerbrechen, aber Worte können nicht wehtun. Worte, die können nicht wehtun. What a bunch of garbage. Was für ein Mist. I don't know who ever invented that. Wer hat sich das ausgedacht, so ein Müll? Well, actually I do. Ich weiß. A pit of hell. Einfach, ich weiß. The truth is, words are incredibly damaging. Sorry. It's all right. I missed something. Ich habe etwas verpasst, ja. It's all right. Okay. Anyway, God will let you remember what's important. Die wichtigen Sachen, die bleiben hängen. But the reality is, words sometimes get such a grip on our spirit. Es kann sein, dass einfach Worte so unseren Geist erfassen, that then we are unable to understand the potential that we've been given. Dass wir dann vielleicht nicht mehr in der Lage sind, das Potenzial zu verstehen, das uns einfach gegeben war. No one ever looked at you and said, "Wow, you're amazing." Niemand schaut dich einfach so an und sagt, "Wow." Was bist du erstaunlich? Do you know what I delight in doing with my kids? Wisst ihr, was ich gerne mache mit meinen Kindern? Before they go to bed. Bevor sie da schlafen gehen. I love to tell them, Rebecca, you're amazing. Ich liebe es ihnen zu sagen, Rebecca, du bist einfach super. David, you're the best boy in the universe. David, du bist einfach der beste Junge im ganzen Universum. Miriam, I love you like crazy. I would give my life for you. Miriam, ich liebe dich. Ich würde mein Leben für dich hingeben. Ich liebe dich. And my little one, Lydia, she's 4 months old, and I'm prophesying life into her as well. Und auch bei der Lydia, ich prophezeie einfach Leben in sie hinein. And I am a fallible father. Und ich bin ein Vater, der auch versagen kann. So just imagine what God thinks about you. Und stell dir vor, Gott ist vollkommen. Und was denkt er über dich? He actually said, "You are my masterpiece." Er sagt zu dir, du bist mein Meisterwerk. You know, when you came along, I poured everything into you. Als an dich ging, habe ich alles da hineingelegt, was ich nur hatte. And he says that to every human being that ever walked the face of the earth. Und er sagt zu jedem Menschen, der hier auf der Erde einfach wandelt. See, my delight in church is to unlock people. Meine Freude ist es einfach, in der Gemeinde Menschen einfach so freizusetzen. Do you know what I mean? I can see something in you and I'm like, you can't see it, but I can so. Ja, seht ihr das praktisch? Ich kann etwas sehen in einem anderen und ich möchte das freisetzen, ich möchte das aufschließen, dieses Potenzial. This is what the Father thinks about you. Das ist, was der Vater über dich denkt. And you may say, well, I've heard that before. Das habe ich schon mal gehört. Guys, eventually it's going to sink in. Aber es wird immer passieren, dass es wirklich einsinkt. And then you're going to go, wow! Und dann geht's los und denkst, wow! He loves me! Er liebt mich. See, I had an experience like that. Probably about 15, 20 years ago. Okay, das war ein Erlebnis, vielleicht 15, maybe 20 years. Jahre. It was 10 years this morning. Heute früh waren es 10. That, yeah. So it's 10 years this evening as well. Also heute Abend sind es dann auch 10 Jahre. Something like that. I mean, who cares anyway, also, right? Was spielt es eine Rolle? Don't you just love these preachers? They're like, I think it was September of 2006, or maybe it was July. Nein, vielleicht war es Juli. I don't know, maybe it was, no, it was August. Oh, my God. August. Sure. Do you love preachers like that? Like, who cares? Tell me what it is. Es spielt keine Rolle. Sag mir, was es ist. What did God do? Just don't tell me when. Tell me what. Sag mir, was er gemacht hat. So, approximately 10 to 20 years ago. Oder 20 Jahren. I had this experience. I was in Kansas City. Hatte ich dieses Erlebnis in Kansas City. And I'd spent some time in the house of prayer there. Und da habe ich Zeit verbracht im Haus des Gebets. And then I went to Colorado and I was at a friend's house in worship by myself. Und dann ging ich nach Colorado und dann war ich im Haus eines Freundes und habe dort angebetet. I was in the basement and I was feeling like, you know, I was feeling really good about myself. Und ich war da so im Keller und ich habe mich also auch selbst nicht gut gefühlt. I was crying and going, oh my God, why do you love me? Ich habe so geweint, habe gesagt, Gott, wie kannst du mich nur lieben? Look at me. Why do you love me? Schau doch mich doch nur an. Warum liebst du mich überhaupt? And see, there's a difference between knowledge and revelation. Da ist ein Unterschied zwischen einfach Wissen und Offenbarung. I knew God loved me. Und here. Gott, du liebst, also ich lieb mich. I knew God loved me. Ach, here. Ich weiß, dass Gott mich hier oben, na, dass ich. Mann, I knew God loved me. Ich weiß, yeah. Dass Gott mich liebt, in meinem Verstand. Yeah, getting you messed up. Sorry. It's good. You're doing a great job, by the way. Thank you. But it had never made its way into my soul, into my spirit, into who I am. Aber die Tatsache, dass Gott mich liebt, was ich im Verstand begriffen habe, and I was hat nie crying. Den Weg gefunden in mein Herz hinein, in meine Seele. And I was crying out to God and I said, why do you love me? And as clear as anything. Und ich habe dann zu Gott geschrien und gesagt, wie kannst du mich überhaupt lieben? Warum? It was like God spoke to me nearly audibly. Und Gott hat zu mir gesprochen. Es war fast wie eine hörbare Stimme. And it was like instantly there was a response. Es war eine direkte Reaktion von ihm. You want to know? Möchtest du wissen? It was 10 to 15 years ago, I'm not sure. Das war vor 10, 15 Jahren. I'm messing with you guys right now. Macht mir Spaß. What he said was this: I created you in my image and I can't help myself. Er hat gesagt, ich habe dich geschaffen in meinem Ebenbild und ich konnte es gar nicht anders machen. It was as if God was saying, I can't reject my own son. Ich kann doch gar nicht anders, ich kann doch meinen eigenen Sohn nicht verleugnen. It would be as if I was saying to Jesus, I don't love you. Das wäre als wenn ich zu Jesus sagen würde, ich liebe dich nicht mehr. He said, I made you with all my creative genius in my image to look like me. Ich habe dich mit all meinem kreativen Genie geschaffen, auf dass du einfach so beschaffen bist wie ich. And that's why I love you. Und deshalb liebe ich dich. I can't help myself. Ich kann gar nicht anders. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? That was like pow. Und wow. Revelation. Offenbarung. And suddenly my life wasn't the same. Und plötzlich war mein Leben ganz anders. See, my worship took on a very different dimension suddenly. Meine Anbetung hat eine ganz andere Dimension bekommen. My relationship with him completely transformed. Meine Beziehung zu ihm hat es total verwandelt. And suddenly I realized that I'm no longer working for the approval of God. Und plötzlich habe ich erkannt, dass ich nicht mehr länger da für irgendeine Bestätigung von Gott da arbeite. Did you realize that so many times in our Christian lives we're working to see God approve us and slap his, you know. Habt das auch schon erlebt, dass wir so oft einfach im christlichen Leben so daran arbeiten, dass Gott uns irgendwie bestätigt und so auf die Schulter klopft und sagt, ja, das passt. Never done that, right? Habt ihr noch nie gemacht? Nein. Well, you can pray for me later. Okay, später könnt ihr für mich beten, wenn es so ist. The reality is, we've often worked for the love of God. Die Wirklichkeit ist, dass wir so oft einfach versuchen, für die Liebe Gottes zu arbeiten. We're so desperate to have God love us that we want to do everything we can, and you know, we'll do good worship and we'll preach. Wir sind so verzweifelt, dass Gott uns einfach wirklich lieben möge, dass wir alles Mögliche tun, dass er es auch tut. I'll go to church 6 times a week. Ich gehe in die Gemeinde 6 Mal die Woche. Because surely that's got to make him love me. Das wird doch dazu führen, dass er mich liebt. Do you understand that God cannot love you any less? Versteht ihr, dass euch Gott nicht weniger lieben kann? Than he loves you now. Als er euch jetzt liebt. Do you understand that nothing you do can change the way God loves you? Versteht ihr, dass ihr nichts tun könnte, was irgendwie ändern könnte, wie Gott euch liebt? Again, you've got to have revelation of this. Ihr müsst davon eine Offenbarung bekommen. Because you know what happens then is that you are no longer working for the love of God. Denn was dann passiert, wenn ihr diese Offenbarung habt, ihr arbeitet nicht mehr länger, um diese Liebe Gottes zu erlangen. But suddenly you're working from the love of God. Plötzlich arbeitet ihr aus dieser Liebe Gottes heraus, die ihr erfasst habt. You're not working for the approval of God. Ihr arbeitet nicht mehr um dieser Bestätigung willen, die ihr haben wollt. You are working with the approval of God in your back. Ihr arbeitet mit der Bestätigung Gottes, die einfach in eurem Rücken bereits arbeitet für euch. See, we have to understand that the cross of Jesus Christ was never the goal. Wir müssen verstehen, dass das Kreuz Jesu nie das Ziel war. Please don't throw me out because of heresy. Werf mich jetzt nicht hinaus wegen irgendwelchen Irrlehren. It's too late anyway. I've got the mic. Zu spät. Jetzt habe ich das Mikrofon. The cross was always supposed to be the starting point. Das Kreuz, das sollte immer der Anfangspunkt sein. See, forgiveness of sin is supposed to be the basis of Christian life. Die Vergebung der Sünde ist einfach die Grundlage des christlichen Lebens. Not the goal. Nicht das Ziel. See, God's goal was for you to live the full potential for which he created you. Das Ziel Gottes war, dass du einfach das volle Potenzial, was er nicht hineingelegt hat, ausleben kannst. The cross is the focus as far as our base is concerned, our basis. Das Kreuz ist genauso praktisch der Fokus, aber noch viel mehr einfach die Grundlage unseres christlichen Lebens. You lose your way, come back to the cross. Always a good place to start. Wenn du deinen Weg irgendwie verloren hast, komm zurück zum Kreuz. Das ist ein guter Anfangspunkt wieder. But the reality is, I am not living for God to say, well done, Chris. Aber die Wirklichkeit ist die, oder die Wahrheit, dass ich nicht lebe, damit ich da diese Bestätigung bekomme. Gut gemacht, Chris. You led worship 6,292 times. Und du hast also die Anbetung über 6000 Mal geführt. Now your bowl is full and I love you. Nun ist die Schale voll. Jetzt kann ich dich lieben. See, I don't want to work like that. So möchte ich nicht arbeiten. See, God loves me. Gott liebt mich. And that's the foundation for everything I do. Und das ist die Grundlage für alles, was ich tue. Are you guys with me? Yeah, right. That's a tough one, isn't it? Das ist nicht so einfach mitzunehmen. But the reality is, we've got to have this revelation. Aber die Wahrheit ist, wir müssen diese Offenbarung haben. And that's why we still have the Holy Spirit. Und deshalb haben wir immer noch den Heiligen Geist. For wisdom and revelation. Weisheit gibt und Offenbarung. So the basis is the way God sees you. Die Grundlage ist einfach, wie Gott uns sieht. As a masterpiece. Als ein Meisterwerk. As a work of art. Als einfach ein Kunstwerk. He poured all his creative genius into you. All sein kreatives Genie hat er in euch hineingelegt. Man, that's amazing. Und das ist erstaunlich. That same spirit is active and alive right now, here, right in this place. Und dieser gleiche Geist ist hier gerade aktiv, hier in diesem Moment, an diesem Ort. Maybe you can feel him welling up within you going, yeah. Vielleicht könnt ihr das spüren, wie er einfach in deinem Herzen so, ja, das ist es. I want you to understand who I am. Ich möchte, dass ihr versteht, wer ich bin in euch. And then, Ephesians goes on to say, und dann geht es weiter im Epheserbrief. It says here that we were created in Christ Jesus, dass wir geschaffen sind in Christus Jesus, to do good works, um gute Werke zu vollbringen, that God prepared in advance for us to do, die Gott bereits im Voraus vorbereitet hat, auf das wir darin wandeln können. See, I'm not saying you shouldn't do good things. Ich sage nicht, dass ihr nicht gute Dinge tun solltet. I'm saying it has got to flow out of the love and the approval that God has for you. Es muss einfach herausfließen aus der Liebe und aus der Bestätigung, die Gott für euch hat. See, ministry will kill you if it's not the, if the foundation is not the love and approval of God. Dienst, also der Dienst in der Gemeinde wird euch umbringen, wenn es nicht aus der Bestätigung und aus der Liebe Gottes hervorkommt. See, it's going to really literally dry you out. Es wird dich einfach ganz abtrocknen. Because you're working for approval. Denn du arbeitest nur um Bestätigung zu bekommen. But when love is the overwhelming factor in your ministry. Aber wenn Liebe einfach dieser überströmende Faktor in deinem Dienst ist. Suddenly the face of God is revealed. Plötzlich ist das Angesicht Gottes offenbar. Suddenly the heart of God is wide open. Plötzlich ist dieses Herz Gottes weit offen. And the nation sees a God who loves. Und die ganze Nation wird einen Gott sehen. Not a God who's trying to whip you into shape. Nicht ein Gott, der einfach versucht, einfach dich zu prügeln, auf dass du die richtige Form annimmst. And when you're beaten and battered, you come to God and say, "Do you love me now?" Und wenn dann so geschlagen und geprügelt bist, kommst du zu ihm und sagst, ja, jetzt wirst du mich lieben. And you know what? Your amazing preaching and worship leading and ministry is not going to make God love you anymore. All dieses Predigen und diese erstaunliche Anbetung, die ihr da führt, wird nicht dazu führen, dass Gott euch mehr liebt. I'm a worship leader, so occasionally I lead worship. Ich bin ein Anbetungsleiter und so von Zeit zu Zeit leite ich die Anbetung. Now, if you're not a worship leader, this may mean nothing to you. Aber wenn du kein Anbetungsleiter bist, vielleicht bedeutet das gar nichts für dich. But for all those in worship teams, für all die so Anbetungsteams sind, there are these moments where we're like, wow. Da gibt es diese Momente, wo du denkst, so Wahnsinn. Oh man, did you hear that? Hast du das gehört? Did you hear that riff I just played? Man, hast du das gehört? Die Gitarrengriffe hier. And you're like, na Wahnsinn. And God's like, so. Ja, wirklich? Have you heard what's going on behind my throne? Hast du gehört, was um meinen Thron herum so läuft? See, God's not looking for your excellence in music. Gott schaut nicht auf deine Exzellenz da in der Musik. Although he loves it when you work excellently. Obwohl er es liebt, wenn du da exzellent dran arbeitest. See, David wasn't commended for being the best harpist. Also David wurde nicht empfohlen dafür, dass der beste Harfenspieler war. And God's like, oh, that's David. Wahnsinn, der David, schau mal. See, I gave him that. God said he was a man after his own what heart? Gott sagt, dass ein Mann nach seinem Herzen war. You're not after his own harp. Nicht nach seiner eigenen Harfe. After his own heart. Nach seinem eigenen Herzen. And you go, how's that possible? He killed, he committed adultery. I haven't done half of those. Wie kann das sein, bitteschön? Also er hat umgebracht, hat Ehebruch begangen. See, God saw something in David. Gott hat etwas in David gesehen. That David learned in a very early life. Was David schon sehr früh in seinem Leben gelernt hatte. See, David had nothing else to do but take care of. Er hatte nichts anderes zu tun, als sich Schafe zu kümmern. So what he did was he learned to host the presence of God. Was er gelernt hat, war, dass er einfach die Gegenwart Gottes zu sich eingeladen hat. See, he went deep into the presence of God and he was in the Old Testament and he wasn't allowed to really. Er ist einfach ganz tief in die Gegenwart Gottes eingedrungen und er war doch im Alten Testament, war God das wirklich? God tolerated it because he saw in David a passion in his heart. Gott hat das zugelassen, weil er in David einfach diese Leidenschaft nach ihm in seinem Herzen gesehen hat. That is revealed in Psalm 63. Und das zeigt sich in Psalm 63. It's also revealed in Psalm 27, which we sang tonight as well. Und das zeigt sich auch im Psalm 27, was wir heute Abend auch gelesen haben. One thing I ask. Um eine Sache bitte ich. This is what I seek. Das ist das, wonach ich strebe. That I might have the best ministry and be the best king in the world. Und dass ich den besten Dienst habe und bester König bin in der Welt. With my iPod and web streams. Mit meinem iPod und meiner Webseite und all den David's Dingen. Heart was, I want to do one thing. Nein, David sagt, eines möchte ich. To live in your presence, God, all the days of my life. In deiner Gegenwart möchte ich leben, alle Tage meines Lebens. And to gaze upon the beauty of God. Und einfach die Schönheit Gottes betrachten. See, that's what you call a man after your own heart. Und das ist das, was ein Mann nach seinem Herzen ist. And he knew that God's love wouldn't change because he committed adultery and killed. Und er hat gewusst, dass Gottes Liebe sich ihm gegenüber nicht ändern würde, auch bei dem Ehebruch und auch wenn er jemanden umbringt. You know what's shocking? Jesus hadn't even come yet. Und schockierend, Jesus war noch gar nicht da. The punishment for that was death. Die Strafe dafür war der Tod. Try to explain that to the religious people. Also wie kann man das den religiösen Leuten erklären? Yeah, see, God looks here. Gott, der schaut hierher. And once we get into this intimate relationship with God, wenn wir dann eintreten, diese innige Beziehung mit Gott, where we understand how much he loves us, wenn wir dann wirklich verstehen, wie sehr er uns liebt, we reflect that to him, dann spiegeln wir das zurück zu ihm. And then we can work the good works that he told us to do. Und dann können wir uns anschicken, einfach die guten Werke zu tun, die er möchte. I have really only just formed a basis for stewarding what you've been given, the potential that's inside of you. Und ich habe einfach dann nur die Basis jetzt praktisch für diese Verwaltung, für das Potenzial, was in euch liegt. I want you to understand that once you have grasped and have got a revelation of this. Ich möchte, dass ihr versteht, wenn ihr praktisch eine Offenbarung davon habt, how much God loves you, wie sehr euch Gott liebt, what he thinks about you, was er über euch denkt, then the way you come to church will change. Und dann wird die Art und Weise, wie ihr in die Gemeinde kommt, völlig anders sein. The way you have fellowship with other Christians is going to dramatically change. Die Gemeinschaft, die ihr mit anderen Christen habt, wird sich total ändern. Because suddenly you're going to go from a person who comes to church to see what's in it for me today. Plötzlich wird er völlig verändert sein. Ihr werdet nicht mehr die Person sein, die hineinkommt und sagt, naja, was kann ich hier heute Abend mitnehmen? Now of course you guys have never done this before. Und das habt ihr wahrscheinlich nicht gemacht. Never come to church and thought, I wonder what I'm going to get out of it today. Also ich werde nie in die Gemeinde gekommen sein und sagen so, oh, was kann ich heute Abend mitnehmen? But I'm preaching to all other people, okay? Ich predige zu all den anderen Leuten, die so draußen sind. Join me in pointing fingers. Also vielleicht macht ihr mit, wenn ich dann einen Finger zeige. And stepping on other people's toes. Oder so auf die Zehen trete von jemandem. Oh man, worship tonight. Die Anbetung heute Abend. This wasn't my songs. It wasn't my song. Das waren nicht so meine Lieder. And God's like, I don't care, I liked it. Gott sagt, spielt keine Rolle. Ich hab's you ever gemacht. Done that? You're like, oh my God, I can't worship with that song. It's a soul. Mann, was ist das für ein Anbetungslied? Das ist so alt. It's a hymn. It's 6,500 years old. Eine Hymne, 6,500 Jahre alt. Wahnsinn. Man, I really need the stuff. You know, dass da wirklich was abgeht hier. And God's like, I don't care what you like. I really enjoyed it tonight. Gott sagt, mir spielt's keine Rolle. Ich hab's wirklich genossen. The question is, since when was coming to church about you? Die Frage ist praktisch, seit wann ging es in der Gemeinde praktisch um dich, wenn du da kommst? And I know you guys are not, you never deal with this. Und ich glaube, da habt ihr nie Probleme mit. But I used to. Aber ich habe Probleme mit gehabt. And occasionally I'm like, well, that preaching wasn't really thrilling. Und manchmal denke ich mir so, naja, diese Predigt die war nicht so ganz stark. You might be going home tonight saying, ah, oh, it wasn't really very thrilling. Und am Abend denke ich so, naja, das war nicht so der Wahnsinn. That's okay, it's not going to mess me up. Das ist okay, weil das ist für mich kein Problem. Suddenly, when you have a revelation of the love of God, you come to church going, what am I bringing that someone else needs? Wenn du eine Offenbarung hast von der Liebe Gottes, dann wirst du sagen, was kann ich mitnehmen und in die Gemeinde bringen, was jemand anders braucht? Discover the potential, Holy Spirit, that inside of you. Wenn du da das Potenzial entdeckst, den Heiligen Geist, der in dir ist. You go into church going, oh, who can I bless tonight? Und dann kommst du in die Gemeinde rein und sagst, wen kann ich heute Abend segnen? I'm so full, I want to pour it out on someone today. You're my target tonight. Ich bin so voll und du wirst mein Ziel sein für heute Abend, für den Heiligen Geist. There's people like that in church, you love them, don't you? Es gibt Leute so in der Gemeinde. Let me pray for you tonight. Heute Abend. I'm so full. bin so voll. But the reality is, dream with me for a moment. Aber die Realität ist, träum mal mit mir einen Moment. Just for a moment. Für einen Moment. Picture the perfect church. Stell dich mal die vollkommene Gemeinde vor. Of course, we're all not there. Wir sind noch nicht ganz dort. So somewhere else. Also, just imagine if everyone that came into a meeting like this. Stellt euch vor, wenn jeder, der hineinkommt hier in so ein Treffen wie dieses, said in their spirit, said, God, what can I give to someone tonight? Wenn jeder von uns sagen würde, Gott, was kann ich heute Abend jetzt jemand anderen weitergeben? What can I pour out tonight that you've given to me? Was kann ich da ausgießen, was du mir ja gegeben hast für andere? I think potentially, of course, it's a dream. Ich denke mal so potenziell, weil eigentlich ist es ja nur ein Traum. I think everyone would walk away filled. Also wenn das so wäre, würde eigentlich dann jeder von hier wieder weggehen und er würde gefüllt sein. Everyone would walk away feeling, wow, that was amazing. Jeder würde von hier weggehen und denken, wow, surely das God, war erstaunlich. Surely God was in that place. Ja, wahrhaftig, Gott ist an diesem Ort. I know, of course that's a dream. Na, ich weiß, es ist nur ein Traum. It's a good dream. Aber ein guter Traum. See, I think God wants us to wake up to the reality that each of us has been given what he has apportioned to us by his spirit. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir realisieren, dass jedem von uns einfach das gegeben ist, was er uns zuteilen wollte. Yeah, but Chris, I don't have the Ephesians 4 ministry. Aber ich habe nicht diesen Epheser 4 Dienst, Chris. I'm not a pastor. Ich bin kein Pastor. I'm not a preacher. I'm not a prophet. Ich bin kein Prediger, ich bin kein Prophet. I'm not an evangelist. Ich bin kein Evangelist. And the other one. Und auch das andere. Whatever it is. Okay. So, what is your gifting? Was ist deine Begabung? What is your potential? Was ist dein Potenzial? If it is to encourage, wenn das ist zu ermutigen, well then do that. Dann mach das. Very simply, if it is to say, wow, you're amazing. Wenn es einfach darin geht zu sagen, du bist erstaunlich. You could say something like, I've never seen anyone with hair like that. Ich habe noch niemand gesehen, der einfach das so konnte wie du. And make it sound nice, they'll walk away encouraged. Und wenn es noch gut klingen lässt, dann geht die Person weg und sehr ermutigt. But do you know what I mean? I'm messing with you. It's a joke, but. Also ich mache nur Späße hier. See, understand that every one of you has been given creative Holy Spirit. Versteht einfach, dass jedem von euch einfach der Heilige Geist gegeben ist und der ist schöpferisch in euch. I really think the issue is we should start asking what the Holy Spirit wants to do through you today. Und der Punkt ist, ich glaube, wir sollten einfach Gott fragen, was soll der Heilige Geist durch uns tun heute? Because there's this really significant verse in the scripture. Denn da gibt es diesen wichtigen Vers in der that Schrift. That says it is more blessed to receive than to give. Denn in der Schrift steht da, es ist gesegneter zu empfangen als zu geben. Right? Stimmt das? Yeah, that's heresy. Das ist Irrlehre. It's more blessed what to give. Es ist doch gesegneter zu geben than it is to receive. Als zu empfangen. Now you don't get this until you have kids. Das verstehst du nicht, bis du nicht Kinder hast. Unless the Holy Spirit gives you major revelation, but I didn't get this until. Wenn der Heilige Geist dir eine Offenbarung speziell gibt, aber eigentlich bekomme ich es durch meine Kinder. As Christmas is coming. Wenn die Weihnachten gibt. I don't care what I get. Dann geht's mir gar nicht darum, was ich da bekomme. My wife says, "What do you want for Christmas?" Was möchtest du zu Weihnachten haben? I don't care. Spielt keine Rolle. What are we going to get the kids? Was können wir den Kindern geben? Because what happens when I give to my children at Christmas time? Denn was passiert, wenn ich meinen Kindern etwas gebe zu Weihnachten? Have you seen the kids, their face goes. Wie bei den Kindern einfach, die anfangen zu strahlen. It just lights up. Das ist dieses Licht im Gesicht. Dad, that's what I always wanted. Ja, das wollte ich schon immer haben, Papi. It is more blessed to give than it is to receive. Es ist gesegneter zu geben als zu empfangen. So don't go out getting some kids just to experience that. Geh jetzt nicht raus und hol einfach ein paar Kinder, nur damit du es erleben kannst. I still believe in marriage. Ich glaube immer noch. Okay. And all that comes along ich with glaube that. Immer noch an die Ehe, weil das gehört davor. Okay, so get married first, then have kids. Ach so. Erst heiraten, dann die Kinder. And wait a while, because trust me, when the kids come along, your marriage takes a different route. Warte auch dann ein bisschen, praktisch, wenn die Kinder erstmal kommen, dann ändert sich da die ganze Ehe. Some experience from 15 years of being married. Also eine Erfahrung aus 15 Jahren Ehe. But see, I delight to give good gifts to my children. Ich freue mich daran, wenn ich gute Geschenke meinen Kindern geben kann. Watch this, what does the Bible say? Was sagt die Bibel? He says, you who are evil, ihr, die ihr böse seid, I mean in comparison to him, im Vergleich zu ihm. If you know how to good gifts, give good gifts to your kids, wenn ihr wisst, wie man gute Geschenke einfach den Kindern macht, I had trouble with this. If you know how to give good stuff to your kids, wenn ihr schon wisst, praktisch, wie man gute Geschenke einfach den Kindern macht, how much more will your Father in heaven, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel, give the Holy Spirit to those who ask, euch den Heiligen Geist geben, euch, die ihr ja bittet darum. And what is the Holy Spirit, the most creative spirit in the universe? Und was ist der Heilige Geist? Er ist der kreativste Geist im ganzen Universum. So if he lives inside of you, surely there's some kind of potential there. Denn wenn er dann in deinem Herzen lebt, dann ist doch da Potenzial drin, oder nicht? See, Has anyone ever seen an ovum? Hat jemand schon mal ein eine Eizelle? Eine Eizelle gesehen? Yeah, ovum. Ein eine Eizelle. It's not really very pretty. Nicht so besonders schön. It isn't. Have you ever seen the counterpart? Hat das schon mal das Gegenstück dazu gesehen? It's not very pretty either. Auch nicht wunderschön. There's no kids here, so I can do that tonight. Keine Kinder da, kann darüber sprechen. But if I didn't see the potential in these two things, wenn ich aber das Potenzial nicht in diesen beiden gesehen hätte, I wouldn't have any kids. Dann hätte ich keine Kinder. Very simple. Ganz einfach. I wouldn't have created children. Dann hätte ich nicht selber auch Kinder geschaffen. You guys are getting really uncomfortable now, right? Also jetzt wird's ein bisschen unwohl. He's talking about sex, isn't you? Worüber redet er? Jetzt redet er über Sex. No, that's my brother's ministry. It is. Okay, das ist der Dienst von meinem Bruder. It really is. Das ist wirklich der Dienst von meinem Bruder. I mean, like real ministry to get people out of whatever. Yeah, also wirklich, der wirkliche Dienst, um Leute aus diesem Problem herauszubringen. Also. But see, if I didn't see the potential in the smallest seed, I wouldn't have kids. Wenn ich das Potenzial sehen würde in einem kleinsten Samen, dann hätte ich keine Kinder. It's true. Das ist wahr. So I don't care how big it is that you have. Also, I don't care how big the stuff is that you've got. Get your mind up again, guys. Okay. Where are you guys? We're going to have to cut that out of the sermon, I think, right? Hey, guys, if you didn't know it so far, man, you're in serious trouble. Oh, God, help us. Oh, Jesus, how did we get there? If okay. If I hadn't had faith that it actually works, I wouldn't have kids. Also wenn ich nicht den Glauben hätte, dass es auch funktioniert, hätte ich keine Kinder. I don't care what kind of seed God has given you. Es spielt keine Rolle, was für eine Art von Samen Gott dir gegeben hat. I don't care if it's 10 talents, 5 talents or 1 talent. Ob es 10 Talente sind, 5 Talente oder 1 Talent. The reality is you have Spirit of God inside of you, which is enormous potential. Und die Wahrheit ist, dass einfach du den Heiligen Geist in dir hast, und das ist einfach ein enormes Potenzial. And the question is, what's going on? Why are you not using it to the glory of God? Die Frage ist, was passiert da? Warum verwendest du das nicht für die Herrlichkeit Gottes? And I think it's because you don't understand how valuable he thinks you are. Ich glaube, der Grund ist, dass du nicht verstehst, wie wertvoll du bist in seinen Augen. I come to church, I know nothing to give. Ich komme in die Gemeinde, ich habe eigentlich nichts zu geben. Well, if that's true, wenn das wahr ist, then God's like, I've got the Holy Spirit, but he's not good for anything. Dann wird Gott wohl sicherlich sagen, na ja, ich habe den Heiligen Geist, aber der ist für nichts gut. Do you know what I mean? The same Spirit lives inside of you. God thinks he's pretty cool. Und der gleiche Geist, der in deinem Herzen lebt, then Gott obviously denkt, dass er cool ist. That Holy Spirit has so much potential inside of you to change the world. Denn dieser Heilige Geist hat doch so viel Potenzial, einfach diese Welt um dich herum zu verändern. Jesus saw that potential in his disciples. Jesus sah dieses Potenzial in seinen Jüngern. And what happened with these 12 people? They turned the world upside down. Und was ist mit ihnen passiert? Sie haben die Welt einfach auf den Kopf gestellt. I mean, would you have placed your faith in John? Hättest du deinen Glauben in Johannes hineingelegt, in Jakobus? The sons of lovingly said, thunder. Die Söhne, liebevoll gesagt, des Donners. Oh man, come on, this is not the guys that lead your church. Das sind doch nicht die Leute, denen man die Gemeinde anvertraut. Oh, you sinned, let's call down fire from heaven. Kleiner Moment, du hast Feuer vom Himmel. See the judgment of God. Hast gesehen? See, well, Jesus saw some potential in these guys. He must have done. Aber Jesus hat Potenzial in ihnen gesehen. Because I wouldn't pick them. Er muss doch Potenzial in ihnen gesehen haben. Er hat sie auserwählt. The understanding is that Jesus sees what's inside of you, and then he sets you free to do it. Das Verständnis ist das, dass Jesus einfach sieht das Potenzial in dir und dann setzt er es frei, auf das du es auch nutzen kannst. It's fear that keeps us from doing it. Es ist die Angst, die uns davon abhält. Because it's not really that special. Ich bin nicht so besonders. All I do is I know how to serve drinks. Na, alles was ich tun kann, ist, ich kann halt so ein Getränk servieren. And that's not really very special. Und das nicht besonders. Man, you have no idea what a hug or a word or a drink will do. Du hast keine Ahnung, was einfach so ein herzliches Wort oder ein Getränk tun kann. One seed sown. Ein Same, der nur ausgesät wird. And suddenly there's this oak tree. Und plötzlich ist dort diese Eiche. Huge, unshakable. Einfach ein riesiger Baum. Er ist unerschütterlich. Someone must have seen that potential in Billy Graham. Jemand muss dieses Potenzial gesehen haben in Billy Graham. He what, turned 94, I think, just now. Ist, glaube ich, jetzt 94 Jahre alt. Someone saw the potential in him and said, this is, I'm going to invest in this guy. Jemand hat das Potenzial in ihm gesehen, hat gesagt, ich werde in ihn investieren. See, I love your leadership because that's what leadership in the church is for. Ich liebe eure Leitung, weil dazu ist eure Leitung da. Ephesians 4 says, we are here to do what? Epheser 4 sagt, wir sind hier, um was zu tun? To equip the saints. Um die Heiligen auszurüsten. For works of ministry. Für das Werk des Dienstes. See, we look for potential and then we go, wir schauen nach dem Potenzial und dann schließen wir es auf. And then suddenly you're like, oh my goodness, I had no idea. Wahnsinn, ich habe keine Ahnung gehabt, was alles passieren kann. See, it's all based in understanding. You are a magnificent piece of work. Und alles hat die Grundlage im Verständnis, dass du einfach so ein Meisterwerk bist, Gottes Kunstwerk. And I'm going to finish with this. Ich werde abschließen mit folgendem. In Hebrews 10, verse 24 to 25. In Hebräer Kapitel 10, Vers 24 und 25. It was in the Bible this morning. Es war heute früh schon in der Bibel. Yeah, it's still here. Immer noch da. There we go. Hebrews chapter 10, verse 24 and 25. Hebräer 10, 24, 25. And it says here, und da heißt es, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Und da heißt es, lasst uns zuschauen, wie wir einander anspornen können zu Liebe und zu guten Werken. And here it goes. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. Und lass uns nicht versäumen, dass wir zusammenkommen, wie es bei einigen Sitte ist. But let us encourage one another and all the more as you see the day of Jesus' return approaching. Und lasst uns einander ermahnen und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht, seines Wiederkommens. Guys, if you know that you've got something to give, you're not going to miss out. Wenn ihr wisst, dass ihr etwas zu geben habt, dann werdet ihr das nicht verpassen. I'm not trying to manipulate you into coming every church service. That's not the point. Ich möchte euch nicht manipulieren, dass ihr jetzt in jeden Gottesdienst kommen müsst. It's not my issue, because that's religiosity. We don't like that. Also das ist nicht mein Thema hier. But when you come, aber wenn du kommst, I want you to understand that you've got something to give. Dann möchte ich, dass du verstehst, dass du etwas hast, was du geben kannst. And when you're not there, maybe someone is missing out. Und wenn du nicht da bist, dann fehlt das jemandem. See, I want you to understand that every one of you sitting here is missing when you're not here. Jeder von euch, der hier sitzt, da fehlt etwas, wenn du nicht da bist. You think you're insignificant? Du denkst, dass du unbedeutend bist? Sometimes it's one screw that determines whether a plane flies or doesn't. Manchmal ist es nur eine Schraube, die einfach bestimmt, ob ein Flugzeug fliegt oder nicht fliegt. There have been many aircraft crashes because of one tiny little screw loosening. Es gibt viele Flugzeugunglücke wegen nur einer Schraube, die sich da gelockert hat. If that screw were thinking, I'm not significant. Wenn die Schraube gedacht hätte, naja, bin ich so wichtig. See, guys, you understand, significance has nothing to do with how big or how small you are. Bedeutung hat nichts damit zu tun, wie groß oder wie klein du bist. Significance has to do with God, with what God has placed inside of you. Bedeutung hat mit dem etwas zu tun, was Gott in dich hineingelegt hat. Don't give up meeting together. Hört nicht auf, euch zusammen zu treffen. And when you get together, encourage each other. Und wenn ihr so zusammenkommt als Gemeinde, ermutigt einander. Love each other. Liebt einander. Pour into each other. Gießt einander euren Geist ineinander aus. Come with the attitude of it is more blessed to give than it is to receive. Kommt mit der Einstellung, es ist gesegneter zu geben als zu empfangen. And suddenly no one misses out. Und plötzlich tut niemandem etwas fehlen. See, that's when people come in who are not Christians. Und dann kommen Leute hinein, die keine Christen sind. And they go, oh my goodness. Und sagen, wow. Surely God must be here. Gott muss hier sein. Because there's this incredible love. Schau, was für eine Liebe sie haben. They love each other more than they love themselves. Sie lieben einander selbst, dem anderen, als sich selbst. It's love that's attractive. Es ist Liebe, die so attraktiv ist. I mean, you're great music, that's awesome. You guys did an awesome job tonight. Und die Musik hat einfach eine wunderbare Anbetung gemacht. And I don't want to in any way make that smaller. Und ich will das nicht irgendwie... But the reality is, if love isn't here, aber die Realität ist, wenn Liebe nicht hier ist, man, you can have the best band, dann könnt ihr die beste Band, most haben, amazing preacher, und den erstaunlichsten Prediger, he'll be here next week, und wird nächste Woche hier sein. You can have an incredible facility, und ein super tolles Gebäude, and yet it's totally empty, und doch ist alles leer. So you've got to understand, he loves you. Du musst verstehen, er liebt dich. And out of that you can pour in love to other people. Und aus dieser Liebe heraus kannst du hineingießen in andere Leute. Okay. As I was praying about this evening, als ich da gebetet habe über diesen Abend, before the service, vor dem Gottesdienst. I felt very strongly that there are a lot of people here who have got broken relationships. Da ist ein Eindruck, dass es also viele Leute gibt, die einfach in zerbrochenen Beziehungen irgendwie leben oder solche Situationen haben. As in, like, you're in a relationship with someone unmanaged, just not working. Und du bist in einer Beziehung mit jemandem und irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Do you know what I mean, broken relationship? Zerbrochene Beziehung. Or maybe your kids are not walking with God. Oder deine Kinder, sie gehen nicht mit Gott. Or something else is messed up. Oder irgendwie sind da Dinge irgendwie durcheinander. And I felt very strongly that God has given tonight a breakthrough in these areas. Und ich habe es einfach ganz stark gespürt, dass Gott einfach einen Durchbruch schenken möchte. Restoration of relationships. Wiederherstellung von Beziehungen. It's actually interesting because you prayed that in worship. Und es ist interessant, weil das hast du auch gebetet in der Anbetung. And it confirmed it for me. Und das war für mich eine Bestätigung. So those who are in a broken relationship or have a broken relationship, would you stand? Leute, die einfach in zerbrochenen Beziehungen oder zerbrochene Beziehung haben, würden die bitte aufstehen? I have no idea if you're used to this. If not, that's okay. Just do it anyway. Steht einfach auf. Ich weiß nicht, ob ihr daran gewohnt seid. Not for me, but show God. You know what, God? This is. I'm bringing this to you. Ich bringe das zu dir, Gott. There's a whole bunch more. I know that. Und da gibt's noch viel mehr. Take courage. Ergreift einfach Mut. Yeah, there you go. It is God's delight to destroy the works of the enemy. Es ist einfach Gottes Freude, die Werke des Teufels zu zerstören. The devil's main objective is to make sure that there are enough broken relationships. Der Teufel ist nur dran, sicherzustellen, dass genügend Beziehungen kaputt gehen. So that the body of Christ never rises up with the full strength it was been given with. Leib Christi einfach nie sich erhebt mit der ganzen Kraft, die ihm ja eigentlich gegeben ist. So what I'm going to pray right now is I'm going to pray a release into these relationships. Und ich möchte einfach beten, dass etwas freigesetzt wird hinein in diese Beziehung. And I'll pray that there would come a spirit of wisdom and revelation. Dass da hineinkommt der Geist der Weisheit und Offenbarung. And if you could, is just very simply just in your mind think of the person. Wenn du dir einfach diese Person vor Augen stellen kannst in Gedanken. And can we do something that family does? Können wir etwas machen, was die Familie macht? Can we stand with these people? Können wir einfach bei diesen Leuten? Just put your hands on them, lay hands on them. Einfach die Hände auflegen. If you can, just lay hands on them. Leg einfach die Hand auf sie. See, when one part of the body suffers, we all suffer. Wenn ein Teil des Leibes leidet, dann leidet der ganze Leib. But what did we sing tonight? We said, pain may last through the night, but joy comes in the morning. Wir haben gesungen, der Schmerz mag andauern in der Nacht, aber die Freude kommt am Morgen. Okay. So Holy Spirit, Heiliger Geist, we ask you to release upon these people. Wir bitten dich, dass du einfach etwas freisetzt über diesen Leuten. Release upon them, same Spirit, Isaiah 61. Setz einfach diesen Geist von Jesaja 61 frei über ihnen. That spirit of restoration. Dieser Geist der Wiederherstellung. And every relationship that is represented here tonight. Und jede Beziehung, die hier repräsentiert ist. I pray now in the name of Jesus for a restoration. Und ich bete in Jesu Namen um Wiederherstellung. Right now in Jesus' name, I loose restoration into these relationships. Und jetzt in Jesu Namen, ich setze einfach Wiederherstellung frei. Hinein in diese Beziehung. I pray that the love of God would pour out. Ich bete, dass die Liebe Gottes einfach ausgegossen wird. So much so that the people that are broken in this relationship cannot resist. So sehr, dass Leute, die einfach zerbrochen sind in diesen Beziehungen, dass sie dem nicht widerstehen können. And would be drawn to the heart of God. Und dass sie hingezogen werden zum Herzen Gottes. Lord, I pray specifically right now for broken marriage. Ich bete einfach ganz speziell für Ehen, die zerbrochen sind. And I pray right now, would you pour out your spirit of restoration? Und die am Zerbrechen sind, dass du einfach den Geist der Herstellung da hineingießt. That once again this marriage would be fused together by the power of God. Dass einfach diese Ehe wieder zusammengeschweißt wird durch die Kraft Gottes. That the love of Jesus would pour into this relationship. Dass die Liebe Jesu einfach hineingegossen wird in diese Beziehung. And I speak in the name of Jesus right now restoration to marriages. Und ich spreche einfach Wiederherstellung aus zu Ehen. For children or other people who are not walking with the Lord. Für Kinder oder andere Leute, die nicht mit dem Herrn wandeln. Maybe parents or sisters or brothers. Vielleicht Verwandte, Eltern, Geschwister oder Now, Brüder. In Jesus' name, I call you into the kingdom. In Jesu Namen, ich rufe dich hinein in das Reich. I call you into the light. Ich rufe euch hinein in das Licht. Because in the last days, God pours out His Spirit on all flesh. Warum? Weil Gott in den letzten Tagen einfach seinen Geist ausgießt über alles Fleisch. So in the name of Jesus, we call you into the kingdom of God. In dem Namen Jesu rufen wir dich hinein in das Reich Gottes. We pray that barriers would break now. Und wir beten, dass einfach Barrieren gebrochen werden. Jetzt. Cold hearts would be filled with the fire of God. Und kalte Herzen werden gefüllt mit dem Feuer Gottes. And would melt at the presence of Jesus. Und sie schmelzen in der Gegenwart Jesu. In Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. See, this is family, guys. This was what family was intended to be. Das ist das, wozu die Familie einfach gedacht war. There's one more thing I felt very strongly to pray for. Es gibt noch einen Punkt, und es war sehr auf meinem Herzen. And if you want to, you can be seated again. Ihr könnt euch jetzt setzen. Are we still doing okay, Beate? My, she's lost. It's gone. Are we still okay? Yeah? Okay. Good. I don't know how many of you are sitting here with stuff attached to you from history. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute einfach hier sitzen, die irgendwo so Sachen mit sich schleppen aus ihrer Geschichte oder aus der Geschichte. Out of your history. Aus deiner persönlichen Geschichte. Is people sitting who have been defined by what has been done to them. Leute, die hier sitzen und deren Selbstwert irgendwie geprägt ist von dem, was dir vielleicht angetan worden ist. Or what was said over you. Oder was Leute vielleicht zu dir gesagt haben. I want you to understand, you need to get your definition for what Jesus did for you. Ich möchte, dass ihr versteht, dass ihr einfach euch definieren müsst aus dem, was Jesus für euch getan hat. And he gave his life on the cross while you were still sinners. Er hat sein Leben am Kreuz für euch hingegeben, für dich hingegeben, als du noch ein Sünder warst. He considered you so valuable that even if you rejected him, he still would have gone to the cross. Er betrachtet dich als so wertvoll, wow, dass selbst wenn du ihn abgelehnt hättest, er wäre für dich ans Kreuz gegangen. Do you understand what power is in that? Versteht er, was dafür eine Macht drin steckt? To lay down his life for people who would reject him. Dass man sein Leben niederlegt für Menschen, die ihn ablehnen. God loved you. So much God loved you. So sehr hat Gott dich geliebt. So much God loved you. So sehr hat Gott dich geliebt. Who is it that should define you? Wer kann dann praktisch deinen Wert definieren? Who should it be that has the right to speak into your life? Wer sollte dann das Recht haben, in dein Leben hineinzusprechen? I want you to understand that we can break with the history. Ich möchte, dass ihr versteht, dass wir einfach ein Ende setzen können dieser Geschichte. We have the right by the power of Jesus Christ to break with the curses that were spoken over us. Wir haben auf das Recht durch die Macht Christi, dass wir einfach die Flüche brechen können, die bei uns ausgesprochen wurden. Do you know what I mean? Versteht ihr das? It sounds super spiritual, it's very simple. Das klingt so übergeistlich, aber es ist ganz einfach. We break it. Wir brechen die. And then we refocus and say, Jesus, what do you think about me? Und dann fokussieren wir uns neu und sagen, Jesus, was denkst du über uns? And then we never take our eyes off Jesus. Und dann nehmen wir unsere Augen nie wieder weg von Jesus. Who is the author and perfecter of my faith? Der Urheber und Vollender meines Glaubens ist. Who for the joy set before him endured the shame of the cross? Der um der Freude, die vor ihm lag, das Kreuz ertragen hat. Suffered pain. Diesen Schmerz erlitten hat. For you. Für dich. You understand that the joy set before him was having you? Verstehst du das, dass diese Freude, die er da vor Augen hatte, dass du das warst? Reconciled in relationship with him. Du versöhnt in der Beziehung wieder mit ihm. You are his joy. Du bist seine Freude. And so what I'd like to do is, if this is something that you can relate to, wenn das etwas, womit du dich irgendwie identifizierst, if you feel like, man, you know, people have said all sorts of stuff. Und du denkst, Leute haben alles Mögliche über mich gesagt. Man, this stuff was done to me. Und da gibt's Dinge, die mir angetan worden sind. But tonight's my night. Aber heute Abend ist mein Abend. I'm gonna break with the past. Ich werde einfach diesen Bruch machen mit meiner Vergangenheit. I'm gonna fix my eyes on Jesus. Und ich werde meine Augen ausrichten auf Jesus. I'm gonna have him tell me who he thinks I am. Und er soll mir sagen, was er denkt, wer ich bin. If that's you, why don't you stand? Wenn das du bist, dann steh auf. There's no shame in that, by the way. It's not your fault. Muss ich dessen nicht schämen, das ist nicht deine Schuld. You didn't do anything wrong. Du hast nichts verkehrt gemacht. The only thing you have a choice to do is to continue living like that. die einzige Möglichkeit, die du hast, ist einfach dich zu entscheiden, entweder so weiterzuleben. Or to say, you know what, God, I've had it. This is it. I'm done. Oder sagst, Gott, das war's. Jetzt ist vorbei. Schluss damit. I'm done with this. Ich hab's jetzt einfach satt. Schluss. I'm stepping into the glorious future that you have for me. The potential you've placed inside me. Trete einfach hinein, heraus aus dem Alten, hinein in diese herrliche Zukunft, die du für mich hast. Mein Potenzial. So you guys look around. Schau mal, wer alles ist. See how many people have been marked. Schau mal, wie viele Leute da irgendwie verspottet worden sind. See what Jesus wants to do tonight. He wants to set you free. That same spirit is still alive today. Seht ihr das, dass Gott euch freisetzen möchte? Das ist der Geist, der gleiche Geist. Isaiah 61 hasn't lost any of its power. Jesaja 61 hat nichts von seiner Macht verloren. To set the captives free. Um einfach die Gefangenen freizusetzen. To break those out of the prisons. Um einfach sie freizusetzen, aber diese Gefängnisketten gebrochen to zu haben. To bring restoration. Um Wiederherstellung zu begeben. And then it says, and they will be called oaks of righteousness. Und sie werden genannt die Eichen der Gerechtigkeit. That's cool. Das ist super. So that's what Jesus wants to do with you tonight. Und das möchte Jesus tun heute Abend mit dir. Okay. Jesus wants to set you free. Jesus möchte dich freisetzen. So you can be called an oak of righteousness. Auf dass du genannt werden kannst, eine Eiche der Gerechtigkeit. Same thing. Quickly, let's just gather around these people and lay hands on them. Heraus, und leg die Hände auf. So once again, Holy Spirit. Und noch einmal, Heiliger Geist. We just invite you. Wir laden dich ein, to come and break, zu kommen und das zu zerbrechen, to break the garbage off of us, dass du da wegbrichst diesen ganzen Mist von uns. And now in the name of Jesus, I set you free from anything. Und jetzt im Namen Jesus setze ich frei von all diesen Dingen, that has defined you, was dich definiert hat, and has not been from God, und was nicht von Gott war. And I bring the blood of Jesus against these lies. Und ich bringe das Blut Jesu gegen diese Lügen. They will no longer have any right in your life from tonight on. Und von heute Abend an werden sie nicht mehr länger irgendwelches Recht über dich haben. I declare over you, you are a masterpiece of God. Und ich verkündige dir und ich spreche das aus über dir. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Your life is the territory of Jesus. Und dein Leben ist das einzige und alleinige Territorium Jesu. And in the name of Jesus, I break every word curse over you. Und ich breche jeden Fluch, der über dich ausgesprochen wurde, jedes falsche Wort. Every physical thing that was done to you. Alles, was dir körperlich angetan worden ist. In the name of Jesus, I rebuke it. Im Namen Jesu weise ich es zurück. And I set the Spirit of God free over you. Und ich setze den Geist Gottes über dich frei. And I pray even into your spirit, your soul, and your body restoration. Und ich spreche hinein in deinen Geist, in deine Seele und in deinen Körper, die Wiederherstellung Gottes. And Holy Spirit, right now, I pray that you would bring the truth. Und Heiliger Geist, ich möchte, dass du jetzt die Wahrheit hineinbringst. Because you shall know the truth, and the truth shall set you free. Auf dass du die Wahrheit weißt und die Wahrheit dich freisetzt. You are God's workmanship. Du bist Gottes Meisterwerk. You are amazing. Du bist erstaunlich. You were created for beauty. Du bist geschaffen einfach zur Schönheit. You were created for glory. Geschaffen zur Herrlichkeit. You were created to host the very presence of God. Du bist geschaffen worden, auf dass du einfach das Zuhause bist. You were created to be the temple of the Holy Spirit. Du bist geschaffen worden, um der Tempel des Heiligen Geistes zu sein. You are identified with Jesus Christ. Du sollst identifiziert sein mit Jesus Christus. And you are now in Jesus' name the righteousness of God in Christ Jesus. Und du bist jetzt in Jesu Namen die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. So now, Holy Spirit, do that work deep. Do it deep. Heiliger Geist, mach es. Do it deep. Ganz tief. Break, oh God, I pray. Brich das einfach. We are here to break strongholds tonight, Jesus. Wir sind hier, um Festungen zu zerbrechen, zu zerstören. In your power. In deiner Macht, Herr. And right now, I pray that you would sow in the seed of truth. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach diesen Samen der Wahrheit hineinsäst. For each one of these people standing so precious to you. In alle, die jetzt hier stehen, die so kostbar sind für dich. Lord, I pray that you would give them a vision. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen eine Vision gibst. Give them a dream. Einen Traum. Give them a revelation. Eine Offenbarung. So that they can know what you think about them. Dass sie wissen können, was du über sie denkst. Even tonight, I believe some of you might go home and have dreams. Und selbst heute Abend glaube ich, dass einige von euch einfach nach Hause gehen werden und Träume haben werden. And suddenly in that dream there'll be a major release in your life. Und dann in diesem Traum wird einfach eine unglaubliche Freisetzung stattfinden in deinem Leben. You were created in the image of the most amazing God. Du bist geschaffen in dem Ebenbild des erstaunlichsten Gottes. And this is a word specifically for the women here. Das ist ein spezielles Wort, speziell für die Frauen. I want you to understand that you were created beautiful. Ich möchte, dass ihr versteht, dass ihr wunderschön geschaffen seid. You are gorgeous in the press, in the eyes of God. Ihr seid einfach so herrlich und wunderschön in den Augen Gottes. You were created precious. Ihr seid einfach so wertvoll geschaffen worden. You were created royal. Einfach königlich. You were created as princesses. Als Prinzessinnen. And so just release that into your life. You are beautiful. Und ich setze das frei in eurem Leben. Ihr seid wunderschön. Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Well, all you need to do is say, God, I just receive that. Und was ihr tun müsst, ist einfach sagen, Gott, ich empfange das. Go ahead, why don't you just say that out loud? I receive that. Warum sagst du das nicht einfach? Ja, ich empfange das, was du für mich hast. Well, Father God, you are so good, I receive that. Vater Gott, du bist so gut, ich empfange das. I receive that. Ich empfange das. Holy Spirit, I receive that. Heiliger Geist, ich empfange das. Yeah. See guys, this is going to shift the way you live. Das wird einfach völlig verändern, die Art und Weise, wie du lebst. We thank you, God. We thank you, God. We thank you, God. Gott, wir danken dir. Wir danken dir und wir danken dir. That you have unveiled your heart tonight. Dass du heute Abend einfach dein Herz freigesetzt hast. Amen. Amen. Amen. I think I'm supposed to remind you as well that if you want to have some prayer later on, there are prayer teams that are available. Es gibt Gebetsteams, die bereitstehen für euch. They're going to be standing at the back, as far as I know, right? Yeah, Katharina's right there. Hinten, die Katharina steht dort. And I'm also more than willing to pray for you if you'd like personal prayer. Und ich bin auch bereit für euch gerne zu beten, wenn ihr persönliches Gebet haben wollt. And if there's anyone here who really hasn't experienced Jesus, und wenn es jemanden gibt, eine Person, die noch nicht Jesus wirklich erlebt hat, and his love and his forgiveness, eine Person, die Liebe Jesu noch nicht kennt, man, it's so here. Die Vergebung, er ist hier für euch. Then you are more than welcome to join the prayer teams. Go over there and say, you know, I don't know Jesus like that. Geh einfach rüber zum Gebetsteam und sag ihnen einfach, ja, ich kenne Jesus noch nicht so. But man, I want to know Jesus like that. Aber ich möchte ihn wirklich kennenlernen. This is a personal relationship, so you're more than welcome to go there. Es ist eine persönliche Beziehung und ihr seid einfach herzlich willkommen, eingeladen, einfach rüberzukommen. Thanks, guys. I just want to let you know, you guys are amazing. Und ihr seid wirklich so erstaunlich. I love this church. Ich liebe diese Gemeinde. I love this part of the body of Christ. Ich liebe einfach diesen Teil des Leibes Christi. I fell in love with you the first worship night I came a couple of years ago. Am ersten Abend, wo ich hier war, bei dem Anbetungsabend, and something pulls me back all the time. Und da gibt es etwas, was mich immer wieder hierher zieht. And I'm so honored to be able to share my heart with you, and I think really God's heart with you. Und es ist einfach so eine Ehre, einfach mein Herz mit euch teilen zu können. Guys, vor allen Dingen glaube ich auch Gottes Herz. Keep going after God. Keep staying hungry. Sucht Gott immer weiter, immer keep, weiter. Keep pursuing Him. Strebt einfach nach ihm. So worth it. Es ist so wert. He is so worth it. Er ist es so wert. Amen. Amen.